Sag, wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch, Juden, vorbehalten ist unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid.